Erster David war alt. Er machte seinen Sohn Salomo zum König über Israel. Zweiter, er rief alle Anführer von Israel zusammen. Auch die Priester und Leviten kamen. Dritter, man zählte die Leviten ab 30 Jahren. Es waren 38.000 Männer. Vierter, David sagte, 24.000 Männer arbeiten am Tempel des Herrn. 6.000 Männer sind Beamte und Richter. 5.400 Männer sind Wächter an den Toren. 4.000 Männer loben den Herrn mit Musikinstrumenten. 6. David teilte sie in Gruppen ein. Die Gruppen hießen Gerson, Kehat und Merari. 7. Zu der Gruppe Gerson gehörten Ladan und Shimei. 8. Die Söhne von Ladan waren Jehiel, Setam und Joel. Das waren 3 Männer. 9. Die Söhne von Shimei waren Shelomit, Hasiel und Haran. Sie waren Familienoberhäupter. 10. Die anderen Söhne von Shimei waren Jahat, Sina, Josh und Beria. Das waren 4 Männer. 11. Jahat war der erste Sohn. Josh und Beria hatten wenige Kinder. Sie zählten als eine Familie. 12. Die Söhne von Kehat waren Amram, Jisa, Hebron und Uziel. Das waren 4 Männer. 13. Die Söhne von Amram waren Aaron und Mose. Gott wählte Aaron aus. Er und seine Söhne dienten Gott für immer. 14. Die Söhne von Mose gehörten auch zum Stamm Levi. 15. Die Söhne von Mose hießen Gershom und Elisa. 16. Der Sohn von Gershom war Shebuel. Er war der Anführer. 17. Der Sohn von Elisa war Reabja. Elisa hatte keine anderen Söhne. Aber Reabja hatte viele Söhne. 18. Der Sohn von Jisa war Shelomit. Er war der Anführer. 19. Die Söhne von Hebron waren Jeria, Amaja, Jahasiel und Jekamim. 20. Die Söhne von Uziel waren Micha und Jeschia. 21. Die Söhne von Merari waren Machli und Mushi. Die Söhne von Machli waren Eliasar und Kish. 22. Eliasar starb ohne Söhne. Er hatte nur Töchter. Die Söhne von Kish heirateten sie. 23. Die Söhne von Mushi waren Machli, Eder und Jeremot. Das waren 3 Männer. 24. Das waren die Leviten nach ihren Familien. Sie arbeiteten im Tempel des Herrn. Sie waren 20 Jahre alt oder älter. 25. David sagte, der Herr hat seinem Volk Ruhe gegeben. Er wohnt jetzt für immer in Jerusalem. 26. Die Leviten müssen das heilige Zelt nicht mehr tragen. Auch die Geräte für den Dienst tragen sie nicht mehr. 27. David gab einen letzten Befehl. Man zählte die Leviten ab 20 Jahren. 28. Ihre Aufgabe war die Hilfe für die Priester. Sie arbeiteten im Tempel des Herrn. Sie machten alles sauber. 29. Sie kümmerten sich um das Brot und das Mehl. Sie prüften auch alle Maße und Gewichte. 30. Sie standen jeden Morgen vor dem Herrn. Sie dankten ihm und lobten ihn. Das taten sie auch am Abend. 31. Sie halfen bei den Opfern für den Herrn. Das geschah am Sabbat und an Feiertagen. 32. Sie passten auf das heilige Zelt auf. Sie halfen den Priestern bei der Arbeit im Tempel.